Abschnitt 8 von Das letzte Märchen von Paul Keller. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Frühling. Der April war gekommen. Ich habe nie zu den Leuten gehört, die auf den April schimpfen. Es ist Unrecht. Der Bursche benimmt sich so, wie sich einer benehmen muss, dem eben der erste Bart sprost und der voll ungebändigter Kraft und voll unverstandener Triebe steckt. Die peinlich süßen Lümmeljahre. Heute feierlich mild, mit abgeklärtem Horizont, wie ein Mann sonniger Reife, morgen ein ungezogener Junge, der mit Schmutz wirft. April, Frühling droben, hoch über mir, über diesem dunklen Himmel, blühten nun die Veilchen, flogen auf milden Südwindschwingen die Vögel heim zum kleinen Nest, klangen die Osterglocken, spielten frohe Kinder auf der Straße. Schien die Sonne. Von allem Menschenglück habe ich im fremden Land nichts so bitter entbehrt als den Sonnenschein. Denn Sonnenschein ist über alle Märchenpracht, ist das lieblichste Wunder, die holdeste Gabe. Oh, einmal hineinspringen können in seine glitzernden, warmen Wellen, mich einmal einspinnen lassen von seinem fliegenden Gold. Einmal die Mutter sehen, die große, gütige Allmutter. Nun, da droben der Frühling kam, fühlte ich, dass ich in der Verbannung war und meine Seele regte die gefangenen Schwingen, wie der kleine Vogel im Käfig, wenn ihm sein unruhiges Herz sagt, draußen sei Lenz. Ein großes Plakat prangte an den Straßenecken der Hauptstadt. Wir, Hereditas o Futuro, von Gottes Gnaden, bestimmen aufgrund der Paragraphen 51, 52 der Staatsverfassung und tun zu wissen, was folgt. In Anbetracht der Notlage verschiedener Gegenden und der uns zu Ohren gekommenen allgemeinen Frühlingssehnsucht ist der Winter für dieses Jahr um 6 Tage verkürzt und der Frühlingsanfang auf den 15. März festgesetzt. Marie Carporta, den 3. März, Hereditas o Futuro Rex. Gegengezeichnet Hascha Kilgeruf, Minister für öffentliche Wetterangelegenheiten. Mich machte der Gnadenerlass nicht glücklich. Denn obwohl plötzlich am 15. März sämtliche Pelzmäntel unglaublich dünnen Gewandungen Platz machten und die Knaben auf allen Gassen die Kreisel springen ließen und goldene Spielmarken an die Wände warfen, ja, obwohl Stimpekrex erklärte, er habe den Schnupfen, was ihm immer passiere, wenn der Frühling käme, blieb mir die selige Lenzgewissheit aus. Auch im April noch, als von unserer Redaktion bereits 7 Wagenladungen Frühlingsgedichte nach den Schuttabladeplätzen fortgeschafft worden waren. Da kam endlich auch mir eine Frühlingsfreude. Am 29. April wurden die Maikäfer zu Berge getrieben, das heißt hinauf in die Welt. Ich werde da zunächst einige aufklärende Bemerkungen über Maikäferwirtschaft machen müssen. Sie ist von der Kuhwirtschaft in einigen Dingen verschieden. Denn während sich bekanntlich die Kühe durch das Produzieren von Milch und das Hervorbringen von Kälbern beliebt und nützlich machen, sieht man es bei der Maikäferzucht mehr auf die Gewinnung von Eiern ab. Maikäfereier sind in Hereditas o Futuranien eine Delikatesse. Die Mandel 120 Mark. Trinkeier teurer. Reiche Maikäferbauern halten bis 10.000 Stück Vieh. Mehr lässt sich im Kleinbetriebe nicht gut übersehen. Meine bedeutenden naturkundlichen Vorkenntnisse erleichterten mir das Verständnis der Maikäferwirtschaft sehr. Ich wusste nämlich, dass Maikäfer nicht lebendig zur Welt geboren, auch nicht von ihren Eltern aus Eiern ausgebrütet werden, was von einem Großstädter leicht vermutet werden könnte, sondern dass sie sich in langwieriger, fast 4-jähriger Metamorphose aus Ei, Larve und Puppe zum Insekt entwickeln. Also staunte ich nicht, in den Meiereien oft bis 30.000 Engerlinge anzutreffen. Diese gefräßigen Tiere verschlingen eine riesige Menge Futter. Ihr Nutzen ist gering. Aus der bei ihren zahlreichen Häutungen abgeworfenen Haut werden Portemonnaies, Einbände von Fotografiealbums und ähnliche Dinge gefertigt, aber das bringt nicht viel ein, denn das Leder ist billig. Im November des 4. Jahres schlüpfen aus den Puppen die fertigen Maikäfer aus. Sie sehen anfangs grau aus und sind sehr weich und furchtsam. Da sie aber erst im April des nächsten Jahres zu Berge getrieben werden, bleibt ihnen Zeit, braun, stark und mutig zu werden. Auch werden sie in einem 6-monatlichen Kursus auf ihre irdische Mission vorbereitet. Da ich mich lebhaft für den Maikäferaustrieb interessierte und meine Frühlingssehnsucht sich bis zum schmerzlichen Heimweh gesteigert hatte, richtete ich an den König das untertänigste Gesuch, mir die Beteiligung bei einem Austrieb und einen kurzen Aufenthalt auf der Oberwelt zu gestatten. Ich bekam die Erlaubnis, jedoch mit der Einschränkung, dass ich erst nach Sonnenuntergang die Oberwelt betreten dürfe und sie schon vor dem nächsten Sonnenaufgang bereits wieder verlassen müsse. So konnte ich die Sonne nicht sehen. Der König war klug, er fürchtete wohl, ich würde nicht wiederkommen, wenn ich, ein Sonnenkind, das glänzende Gestirn des Tages erst wieder einmal gesehen hätte. Aber der Trost war nahe am Leide. Angelika ging mit. Sie war mit der Prinzessin nach Marilkaporta zurückgekehrt, erst vor wenigen Tagen, und ich hatte sie kaum einmal gesehen. Nun wollte die Prinzessin schon wieder fort, wollte hinauf auf die Welt. Das unruhige kleine Herz ließ sie nicht rasten. Am Fuße des Cucumontepetl, eines hohen Berges im Lande, versammelten wir uns alle am Morgen des 29. April. Soweit das Auge reichte, Maikäferherden, Hunderttausende und Millionen runder, brauner, wohlgepflegter Tiere. Es war eine Lust, sie anzusehen. Ich hatte nie zuvor einen so reichen Viehbestand gesehen. Es war auch dem weniger geübten Auge leicht erkennbar, dass die Regierung des Landes auf Rasse unter den Tieren hielt. Und ich hörte, dass sich die Heridas ophotoranischen Maikäferzuchtbullen großer Berühmtheit erfreuten. Oh, dieses ungeduldige, laute Brummen, dieses Hin- und Herschieben, Drängen, Stoßen, Ausweichen, dieses Getrappele von Millionen Füßen. Ein reizendes, vielgestaltiges Bild. Dicke Maikäferbauern hasteten aufgeregt hin und her. Sie sprachen mit den Sennen, die grüne Hütlein mit runden Federn trugen, und schimpften auf die Hüterbuben, die vor lauter Übermut Dummheiten trieben. Die Bäuerinnen gaben den Almdirndeln die letzten Anweisungen. Diese Sennerinnen unterschieden sich von ihren menschlichen Kolleginnen nur dadurch, dass sie hübsche Gesichter hatten. Sonst trugen auch sie grüne Röcke, schwarze Mieder, weiße Brusttüchel und silberne Anhängsel die schwere Menge. Eben als ich mich mit einem solch lieblichen Kinder ein wenig necken wollte, bekam ich einen großen Schreck. Ein Riesenstier stürmte auf mich zu. Er hielt die starken Hörner zum Angriff gesenkt und seine Augen funkelten tückisch. Ich wich mit großer Eile aus, sonst wäre ich sicher verletzt worden, denn selbst das Dirndl sagte, das sei der böseste Maikäferochse weit und breit. Der grimme Bulle bekam denn auch zu meiner Genugtuung einen schweren Klotz umgehängt, den er zwischen den Beinen schleppen musste. Ich finde solche Maßregel allemal sehr lobenswert, denn sie erhöht dem Städter den Naturgenuss. Ein paar Böllerschüsse wurden gelöst, das Zeichen zum Aufbruch. Die letzten Ermahnungen, Segenssprüche, Abschiedsworte der Zurückbleibenden, ein millionenstimmiges, luftiges Brummen, die Glocken läuten, die Sennerinnen jodeln, die Sennen singen, Schnader hüpfeln und das lange Bergschallmeien geblasen werden, ist selbstverständlich. So setzt sich der Zug in Bewegung und zieht langsam den Berg hinauf. Ich ging mit einem älteren Hirten. Ich hatte mir eine Menge Zigarren eingesteckt, nun gab ich ihm ein Päckchen, um ihn gesprächig zu machen. Man mag über Zigarren denken, wie man will, jedenfalls gibt es kein öfter gebrauchtes Bestechungsmittel als dieses. Es ist billig, angenehm und beleidigt nicht. Man kann es in kleineren Dosen auch bei feineren Leuten anwenden. Der Hirt erzählte, das Almenleben droben dauere bloß einen Monat. Was nach Ende Mai noch an Maikäfern auf der Erde sei, das seien verstiegene Tiere. Das Hüteramt sei neuerdings sehr schwer, denn die Menschen stellten den Rasern unglaublich nach. Hühnerfutter machen sie aus unseren Käfern. Denken Sie, lieber Herr, was das für ein Schade ist. Ein Weibchen hat ungefähr 4 Mandeln Eier in sich, die Mandel zu 120 Mark, macht also 480 Mark Verlust auf ein Tier. Milliarden werden so vergeudet. Er senkte schmerzlich das Haupt. Ich suchte nach einem Entschuldigungsgrund für das gewissenlose Gebaren meiner Mitmenschen, aber ich fand keinen. Der Hirt begann wieder. Wir haben schon immer wegen eines Maikäferschutzgesetzes mit Ihrer Regierung verhandelt, aber bis jetzt hatte die Sache keinen Erfolg. Können Sie nicht was tun, lieber Herr? Sie spielen doch bei Ihrer Regierung gewiss eine Rolle. Ich sagte verlegen, das solle er nur nicht so ohne weiteres annehmen. Im Übrigen könne ich ihm leider keine große Hoffnung machen. Das Singvogelschutzgesetz mit der italienischen Regierung käme zum Beispiel auch nicht zustande und Singvögel hätten doch auch etwas für sich. Diese Mitteilung machte den Hirten so melancholisch, dass ich ihm ein zweites Päckchen Zigarren spendieren musste, um ihn gesprächig zu erhalten. Er war ein alter Hirt, voll medizinischer Genialität. Vertretene Füße, gebrochene Beine, lädierte Flügel waren noch die leichteren Fälle. Aber wenn eine raue Nacht kam, dann hatte er viel zu tun, durch geschickte Massage die erstarrten Tiere am Leben zu erhalten. Und sehen Sie, lieber Herr, die Fliederblätter, die fressen Sie nun mal so gern, aber Sie kriegen leicht die Ruhe davon. Da muss man dann sehen, wie man rasch ein paar Eichen auftreibt, denn Eichenblätter stopfen. Wenn Sie bei Ihrer Regierung was für die Vermehrung der Eichbäume tun könnten, lieber Herr, es ist jetzt eine Plage damit droben in Deutschland. Ich sagte, ich würde mein Möglichstes tun, denn ich sei schon immer sehr für die Eichen gewesen. Aber sagen Sie mir, lieber Freund, wo stecken Sie eigentlich? Ich habe noch nie einen der Ihrigen gesehen. Er lächelte. Wir sitzen auf dem obersten Wipfel eines Baumes, dort, wo kein Menschenknabe hinklettern kann und wohin keiner schaut, ganz im grünen Lichte versteckt. Haben Sie uns auch nie spielen gehört? Er zog eine Flöte aus der Tasche, die aus einem hohlen Grashalm kunstvoll gefertigt war, und begann zu spielen. Es war ein schlichtes Hirtenlied, heimlicher als fernes Grillenzirpen, leiser als der fächelnde Abendwind. Es war zart wie ein liebkosender Lufthauch, der durch die Rispen blühender Gräser geht. Ein ferner Tag stieg vor meiner Seele auf. Ich saß an einem Maiabend vor einem Hause unter vielen Leuten. Ich war noch ein Kind. Die Leute schwatzten und lachten. Aber auf eine Minute kam der große Friede des Frühlingsabends auch über sie und sie schwiegen. Es wurde ganz still. Ich starrte in das junge Grün eines großen Baumes, der in der Nähe war, und hörte deutlich eine feine Melodie. »Wo starrst du hin, Junge?« fragte mich eine Frau. Ich zeigte erregt auf den Baum. »Dort spielt jemand auf einer Flöte«, sagte ich. Da lachten alle laut auf und einer sagte, ich sei ein sehr dummer Kerl. Bergauf ging es, immer bergauf. Am Abend rasteten wir, am nächsten Tage zogen wir weiter. Zuletzt kamen wir auf dem Gipfel des hohen Berges an. Dort traf ich mit der Prinzessin und Angelika zusammen. Der Himmel war nahe über uns, wohl nur 100 Meter noch entfernt. Eine schwere Aufregung kam über mich. Es war, als ob ein tödlicher Schwindel mich anfalle auf diesem hohen Berge. Aufflogen Millionen Tiere in wirbelndem Reigen. Sie klammerten sich mit ihren Füßen droben an die braune, weiche Erde. Eine große Gondel sank vom Himmel herab, in die stiegen wir ein und fuhren langsam zur Höhe. Da tönten Kanonenschläge im Tal, Freudenfeuer brannten auf den Hügeln und im ganzen Lande läuteten die Glocken. In Maricapochta stand der König auf der Zinne seines Palastes und sah den Hirten nach, die zum Himmel stiegen. Wunderfarbige Raketen flammten vom Herrscherschlosse auf, den Hirten zum Gruß, sie stiegen empor in leuchtenden Goldlinien, bildeten in der Höhe flammende Kronen und zerrannen im Blauen. Und die Hirten ließen bunte Fahnen flattern und viele kleine Luftschifflein fliegen, die mit Süßigkeiten für die Kinder gefüllt waren. Langsam stieg die Gondel empor, noch ein letzter Blick über das rätselvolle Land, in dem die roten Vulkane lodern und die bunten Ströme rauschen, und wir waren im Finstern. Die mütterliche Erde hatte uns aufgenommen. In langen, dunklen Gängen stiegen wir empor, die Hirten nur trugen kleine, gelbbrennende Fackeln. Ich fasste Angelika fest an der Hand. Nun ging es heim. Die ganze schwere Erregung der Heimkehrenden kam über uns. Die heilige Freude, die quälende Ungeduld, die bange Scheu. Dort, wo der Weg sich bog, legte sie den feinen Kopf an meine Brust und ich küsste sie auf die Lippen. Dann gingen wir schweigend weiter. Da ein großes, großes Summen vor uns, eine plötzliche Erregung unter den Tieren. Sie sind im Ausgang nahe. Oh Gott, wie das Herz schlägt. Jetzt dringt mir etwas in die Brust mit starker Wonne. Ein Strom des Lebens bricht über mich herein. Eine süße Welle des Glücks tränkt meine Seele. Ich atme Erdenluft. Der Fuß eilt, das Auge glüht, das Herz pocht, das Blut jagt. Ein blasser, silbergrauer Stern geht vor uns auf, 100 Schritte, noch 100, und ich bin auf der Welt. Ihr Menschen, dieses sage ich euch. Als ich fern von euch gewesen war und auf eure Erde zurückkam, glaubte ich, ich sei in den Himmel gekommen. Vor den 1000 überraschenden Wundern, die sich vor mir auftaten, waren mir im Anfang die Augen blind. Ich atmete nur in schweren, andächtigen Zügen die Luft eurer Lande, diese Luft, durch die alle Tage die goldenen Gnadenströme des Sonnenlichts fluten, diese Luft, die den Atem von Millionen grüner Bäume und lichter Blumen tränkt, diese Luft, die so riesenstark ist, dass sie die Lasten der Meere über eure Fluren trägt und die doch auch mütterlich zart das Lachen eines Kindes auf ihre Schwingen nimmt. Und ich sah euren Himmel. Ich habe bitterlich geweint in diesem Augenblick, da ich euren Himmel sah. O, ihr reichen Menschen! Millionen Sonnen und Welten, unerforschbar in ihrer Größe, unbestimmbar in ihrem Reichtum, mühen sich ab, euch Lichtlein zu sein in dunkler Nacht. Über euren Häuptern ist immer die Unendlichkeit, und eure Augen schauen dorthin, wo keine Grenze liegt. Über allen Grenzen liegt eure Hoffnung, und in goldenen Unermesslichkeiten wisst ihr eine Heimat. Wir armen Zwerge stehen, den Hut in der Hand. Wir haben nichts als Gold und flimmernde Steine, als nahe Farben, schmale Ziele und enge Gedanken. Wir Zwerglein kommen aus einem armen Lande und stehen erschüttert vor euren Gütern. Als mich die anderen aus meiner Andacht rissen, schaute ich zuerst um mich. Ich stand auf einem kleinen Hügel. Eine Mühle, deren Maße mir erschreckend schienen, streckte zwei Arme zum Himmel wie ein Priester, der um Brot betet. Und drunten im Tal, oh nein, ich will es nicht sagen. Es war ein Dorf mit seinem aufragenden Kirchturm über vielen spitzen Dächern. Und zwischen den Häusern waren viele Gärten. Es gibt viele solche Dörfer, es ist nichts Besonderes. Den Kirchturm schaute ich an. Ich wünschte wohl, dass die Glocken geläutet würden. Es sind zwei Glocken dort, die kleine hat einen lieblichen Klang. Aber das Feierabendläuten ist vorbei. Die Sonne ist längst zur Ruhe. Dort über dem eingesattelten Berge ist sie untergegangen. Dort ist Westen. Es ist ganz still um mich geworden. Die Hirten sind fortgezogen mit ihren Herden. Nur Angelika ist da. Sie steht zwischen zwei gelben Maiblumen. Die schauen mich an wie zwei große, träumende Sonnenrosen. Die Geliebte kommt zu mir und ihr leises Zittern und ein lichter Tropfen in ihrem Auge erzählen mir von ihrem Glücke. Über uns leuchtet der Mond. Es ist wieder das liebe, freundliche Gesicht, das uns beiden Zuversicht gab, als wir in kalter Winternacht von der Erde schieden. Nun ist Mai und wir sind zu den Ferien gekommen und der alte Freund freut sich, dass wir da sind. »Wollen wir in den Wald?«, fragt Angelika leise. Ich schüttelte den Kopf. »Da hinunter ins Dorf!« Wir treten eine stille Wanderung an. Das Gras ist noch nicht hoch, aber wir sind klein und gehen durch das Gras wie durch ein hohes, rauschendes Getreidefeld. Unten im Dorfe singen ein paar Burschen. Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus. Wir beide bleiben stehen und lauschen. Seit langer Zeit hören wir die erste menschliche Stimme. Dann gehen wir rascher. Es ist noch nicht spät, die Lichter brennen noch in den Stuben. Wie wir auf die Dorfstraße kommen, befällt uns ein Zittern. Wir sind auf dem Wege der Menschen. Wie groß, wie riesengroß ihre Häuser sind. Wie breit diese Straße, wie turmhoch die Zäune. Tritte hallen laut an unser Ohr. Hinter einem Straßensteine finden wir eine Zuflucht. Ein junger Bursch geht mit seinem Schatz spazieren in der Mainacht. Er hat den Arm um ihre Schulter gelegt und sie gehen langsam. Sie sprechen von Liebe und langem Glück. Wie zwei eines Geschlechtes ragender Riesen schreiten sie an uns vorbei. Aufrecht, stark, königlich. Wie zwei, die die Welt zerbrechen könnten. Es ist wie ein Unglaube in mir, dass ich je zu diesen Großen und Starken gehört habe. Und wie ich sie so dahingehen sehe, in der Fülle ihrer Riesenkraft, will ich es nicht begreifen, dass sie mit 70 Jahren sterben müssen. Eine Nachtigall beginnt zu singen. Der Klang ihres Liedes mischt sich mit dem Duft der Blumen und Gräser und eint sich mit ihm zu einem wonnigen Frühlingsgenuss. Am Straßenstein blüht ein Blaufeilchen, das pflücke ich ab und reiche es der Geliebten. Sie schmückt sich die Brust damit. Dann erfasse ich ihre kleine, weiche Hand und wir wandern weiter, das Dorf hinauf, durch den stillen Frühlingssegen. Auf einer grünen Aue liegt ein kleines, weißes Haus. Es schaut freundlicher aus als alle anderen. Und der Garten blüht dort am schönsten. Ich fasse die Hand Angelikas fester und führe sie über die grüne Aue. Die Gartentür steht ein Ritzlein offen, da schlüpfen wir hindurch. Eine kleine Rabatte geht am Hause entlang, darauf blühen Hyazinthen, blauer Akelei und gelbe Narzissen. Und am weißen Giebel klimmen Weinranken hinauf, die die ersten zarten Blättchen tragen. Wer vom Wichtelvolk ist, klettert leichter als ein Kätzlein. So klimmen wir eilig am Weinspalier hinauf und setzen uns aufs Fensterbrett. Wir sehen in eine freundliche, saubere Stube. Eine Hängelampe wirft ein trauliches Licht über gelbe Möbel. Am Tische sitzen ein Mann und eine Frau, ältere Leute mit freundlichen Gesichtern. Die Frau näht, der Mann liest in einem Buche. Wir sitzen lange, lange, indes die goldenen Sterne über uns ihre stillen Bahnen ziehen und in der Ferne die Nachtigall singt. Von aller Erdenschönheit, von allem Frühlingsglück will ich nichts lieber sehen als das liebe, freundliche Bild da drinnen. Aber die Tränen sind mir gekommen und rinnen nun unaufhaltsam, unaufhaltsam. Und ich beuge mich zu der Geliebten und weise nach den zwei Leuten in der Stube. Angelika, das sind meine Eltern. Ich sehe, wie sie erschrickt, wie sie beide Hände hebt, an die Scheiben zu schlagen. Da fasse ich sie und ziehe sie rasch nach unten. Und da höre ich drinnen meine Mutter sagen, ich glaube, es war jemand am Fenster. Der verbotene Berg. Die holde Frühlingsnacht war vergangen. Ich war wieder in Maricarpota. Aber der kurze Ausflug hatte mich gestärkt und mir neuen Mut gegeben, meine Mission zu erfüllen. Unsere Zeitung war indes beliebt geworden. Ja, es ist nicht zu viel, wenn ich behaupte, dass ich auf Wochen der populärste Mann in Hereditas Ophodoranien war. Etwas besonders Gutes hatte mein Alkoholartikel gebracht. Die Posaune war lahmgelegt. Sie tobte und wetterte, beschimpfte mich in der gehässigsten Weise als einen Säufer und Volksvergifter, aber das nutzte ihr nichts. Sie machte sich dadurch nur noch unpopulärer und mit sich selbst auch alle die, deren Interessen sie vertrat. In erster Linie den Erbprinzen Juvento. Der Erbprinz wurde auf der Straße selten noch gegrüßt, ja, er begegnete offenen kleinen Feindseligkeiten. Dagegen stieg die Popularität Hamrigulas in demselben Maße, als ihn die Posaune beschimpfte. Oft konnte ich ein tiefes Bedauern mit dem Erbprinzen nicht verwinden. Das war immer der Fall, wenn ich seiner herrlichen Gestalt einmal begegnete. Er hatte sich verändert. Seine Gesichtsfarbe war bleicher geworden. In seinen sonst so lachenden Augen lag ein kalter Stolz. Manchmal huschte ein bitteres Gefühl des Schmerzes über sein Gesicht. In solchen Augenblicken richtete er sich allemal mit einem energischen Ruck empor und ein eisiger Trotz trat auf seine Züge. Das war sicher, dass viel innerer Kampf in ihm war. Wegen Angelika hatte ich keinen Groll mehr auf Juvento. Ich war überzeugt, dass er sie wirklich geliebt hatte. Jetzt schickte er ihr keine Briefe mehr und benahm sich gegen sie mit der korrektesten Höflichkeit. Die schöne Königstochter sah er kaum, er war überhaupt meist auf der Jagd. Da sickerte durch, der König von Hakulatutuland habe durch seinen Botschafter am Hofe von Maricarpota dem Sohne insgeheim bedeuten lassen, er wünsche seine sofortige Rückkehr. Der Erbprinz habe sich aber entschieden geweigert, dem Befehl des Vaters zu gehorchen und sich dadurch dessen Zorn zugezogen. Wie viel Wahres an dieser Sache war, wussten wir nicht. Jedenfalls war unverkennbar, dass zwischen den beiden mächtigen Bruderländern eine starke Spannung entstanden war. Einem friedlich gesinnten Manne wie mir musste die Erfahrung höchst schmerzlich sein, und so begrüßte ich mit heller Freude eine Einladung des alten Königs, zugleich mit den Prinzen Juvento und Hamrigula, Goldina, Angelika und einem kleinen Gefolge die geheime Schatzkammer des Landes zu besichtigen. Abgesehen von dem Interesse, das ich für die Schatzkammer hatte, ehrte mich der Beweis des Vertrauens und ich hoffte, dass die Einladung des Erbprinzen im Nachbarlande einen guten Eindruck machen würde. Ja, ich glaubte, dass sie von dem gütigen alten König nur zu diesem Zwecke ergangen war. Es war an einem Sommertage, als wir der Einladung des Königs Folge leisteten. Dicht vor der Hauptstadt lag der verbotene Berg, ein Riesenmassiv mit ringsum senkrecht abstürzenden Felswänden. Ich begrüßte den Erbprinzen sehr freundlich, als wir durch die Straßen von Marikaporta ritten. Er sah mich mit einem eigentümlichen Lächeln an und dankte mir kurz, aber höflich. Eine Weile ritt er schweigend neben mir her, dann begann er unvermittelt: »Ich glaube, dass es sehr wenig schlechte Menschen gibt.« »Oh, das glaube ich auch«, sagte ich freudig. »Diesen Glauben zähle ich zu meinen besten Gütern.« Er nickte, aber er fuhr fort. »Ich habe mich nicht gut ausgedrückt. Ich wollte sagen, es gibt wohl unter den Menschen nie und nirgend einen ganz abgefeimten Schuft.« »Oh, doch. Sie sind nur nicht leicht zu erkennen. Die äußerlich leicht erkennbaren Bösewichter haben alle ihre lichten Seiten, aber unter den Scheinheiligen sind Scheusale.« Er sah mich ernst an. »Verzeihen Sie, ich halte Sie wohl für einen klugen Mann, aber dass Sie diese Weisheit begriffen hätten, glaubte ich nicht. Ich glaubte, Sie seien zu jung oder auch immer noch zu glücklich gewesen, um diese Erfahrung gemacht zu haben. Sie nehmen mir das nicht übel?« »Gewiss nicht, königliche Hoheit, wenn ich auch sagen muss, dass ich diese Worte nicht begreife.« Er schwieg. Ich sah, dass er mit einem Gedanken rang. Schließlich sagte er: »Es wäre manches zwischen uns beiden zu sprechen, aber ich bringe es jetzt nicht fertig. Eines sollen Sie mir sagen. Glauben Sie, dass ich mit diesem Sumpf etwas zu tun habe?« Und er wies auf ein schmutziges Exemplar der Posaune, das am Boden lag. »Ich glaube das nicht. Ich glaube nur, dass eine ungewollte und unwürdige Dienstfertigkeit sich an eure königliche Hoheit herandrängt.« »Sie irren sich«, sagte er. Sein Gesicht wurde wieder kalt und stolz. »Glauben Sie nicht, dass ich mich verteidigen will. Es ziemt sich nicht, dass sich ein Königssohn verteidigt, weil es sich nicht ziemt, dass er eine Verdächtigung beachtet.« Das missfiel mir und auch mein Gesicht wurde hart. Er sah mich an. »Wir werden uns nicht verstehen?« »Nein, königliche Hoheit.« »Warum nicht?« »Die königliche Abstammung hebt die Möglichkeit der Schuld und darum auch die Notwendigkeit der Verteidigung nicht auf.« »Das ist wahr, aber die tiefste Verachtung ist immer die beste Verteidigung. Glauben Sie das?« »Nein, königliche Hoheit. Die Verachtung ist ein graues Kleid, grau wie die Schuld. Es wirkt auf die Ferne, auf die große Menge irreführend, weil es die Seele verbirgt.« Er dachte eine Minute lang nach, dann sagte er: »Sie sind ein Dichter. Sie haben schöne Worte, aber Sie haben nicht recht. Immerhin bedauere ich, dass wir nicht Freunde werden konnten.« »Das bedauere ich auch«, sagte ich, und dann trennten wir uns mit stummem Gruß. Gleich darauf kamen wir an den verbotenen Berg. Als ein riesiger Würfel mit steilen Wandflächen lag er da. Eine eiserne Türe führte uns in das Innere des Berges. Diese Tür hatte 7 Schlösser, zu denen hatten die 7 zuverlässigsten Männer des Landes je einen Schlüssel. Wir kamen in eine kühle Halle. Ein Aufzug schaffte uns zur Höhe. Oben war ein riesiges Hochplateau, auf dessen Mitte lag ein 2. Felsenwürfel, dessen Tür abermals von 7 Wächtern bewacht war. »Die Schätze haben nicht mehr Wächter als diese wenigen Männer?«, fragte ich. Der König lächelte. 7 sind verlässiger als 70«, sagte er. Wir traten ein. Wir waren in einem hohlen, großen Berge. In Kindermärchen ist viel die Rede von unterirdischen Schätzen. Und dann sind es immer Berge von Gold und Kästchen voll Perlen und edlen Steinen, die den Reichtum des Zwergenvolks darstellen. Auf meiner letzten Märchenfahrt habe ich dergleichen wenig gesehen. Gemünztes Gold hat kein Interesse. Jeder Krämer trägt's im Beutel. Auch die kleinen Diamantsplitter, die unsere Damen tragen, können eine große Fantasie nicht beglücken. Es sind Reste, Ruinen, arme, verstreute Übrigbleibsel. Als ich aber eine Nachbildung der ägyptischen Pyramiden in Originalgröße aus Diamanten sah, interessierte ich mich dafür, denn die Nachbildung war tadellos. Auch der Reichtum machte Eindruck auf mich. Der König sah mein Erstaunen und sprach: »Unsere Urväter haben mit Diamanten ihre Öfen geheizt. Jetzt ist der Stein selten und darum kostbar. Nach 1 Million von Jahren werden ihre Fürstinnen Broschen aus Kohlen tragen, und die kostbarsten Ringe werden aus Eisen sein.« Wir schritten durch lange Reihen von Zimmern, die an den Seiten des hohlen Bergwürfels hinliefen. »Wenn ich sage, dass die Wände aus Gold waren, So wolle man darum keine geringschätzige Vorstellung haben, denn ordinäres rotes oder gelbes Gold war es natürlich nicht. Selbst das Weißgold dient dort nur als Fußbodenbelag. Aber das grüne Gold gilt als wertvoll. Es handelt sich dabei nicht um die bekannte Legierung, die schon die Meister der Spätrenaissance herzustellen wussten, sondern das Gold ist naturgrün. Das kostbarste Gold ist das hellgraue, besonders dann, wenn es feines, dunkelblaues Geäder aufweist. Das ist sehr selten. Der größte Block, er stellt eine Nachbildung des verbotenen Berges dar, hatte höchstens 2 Meter im Kubus. In den Gesteinsammlungen natürlich auch nur Seltenheiten. Weiße Rubine, rote Smaragde, dunkelbraune Opale, weintraubengrüne Perlen. Ich hätte mir menschliche Gesellschaft gewünscht, Sezessionisten und Protzen. Die einen hätten eine Freude erleben können, den anderen wäre ihre ganze armselige, aufgeblasene Froschherrlichkeit zum Bewusstsein gekommen. Eine kostbare Bibliothek war da. Sie reichte in eisgraue Zeiten zurück. Es gab viele wertvolle alte Pergamente, auch viel graue Mauerreste und Steinplatten mit denkwürdigen Inschriften. Unter anderem war eine Platte nicht allzu harten Gesteins da, in der war oben ein rundes Loch, unter diesem eine Menge schwer erkenntlicher, wild durcheinanderlaufender, geheimer Zeichen. Es waren keine Hieroglyphen, keine Keilschrift, auch keine Runenzeichen. Aber übersetzt war die Platte 7 Mal, jedes Mal anders. Die letzte Übersetzung eines großen Gelehrten, zitierte der freundliche König. Wanderer, steh still und erwäge, an diesen Stein band König Plusquamperebero, der Verliebte, sein Ross, wenn er zu seiner Geliebten ging. Des Königs Majestät blieb lange, und sein ungeduldiges Rösslein bearbeitete indes mit den scharfen Hufen diesen ehrwürdigen Stein. Von den Handschriften interessierten mich außer 6 Original-Liebesbriefen des Mohammed am meisten die uns durch die Engherzigkeit Ludwigs des Frommen verloren gegangene Volksliedersammlung des großen Karl und die Urniederschrift des Nibelungenliedes. Auf dem Titelblatt dieses großen Epos stand groß und breit der Name des Verfassers nebst der genauen Adresse. Ich könnte das Geheimnis nun mit wenigen Federstrichen hier enthüllen und damit die Welt aus qualvollen Zweifeln reißen. Aber ich werde mich schön hüten, denn ich bin ein Literat und werde es mit den Literaturhistorikern nicht dadurch verderben, dass ich ihnen Verlegenheiten bereite. Von Zeit zu Zeit begegnete uns Bedienungspersonal. Diese Leute sind Zeit ihres Lebens in dem ungeheuren Schatzgewölbe eingeschlossen. Sie haben sehr schöne Wohnungen innerhalb des Berges und erhalten alles, was zu einem guten Leben gehört. Trotzdem sah ich nie unzufriedenere Gesichter als bei diesen gefangenen Hütern der Märchenschätze. In einer Seitenhalle wurden Urnen gepackt. Ein Mann füllte 2 beträchtlich große Töpfe mit Goldmünzen aus der römischen Kaiserzeit. Ich tat eine Frage nach der historischen Echtheit und nach der Verwendung des Geldes. Der König sagte: Das Geld ist echt, wir haben alles gesammelt, was an Schätzen und Altertümern unter der Erdrinde lag, damit es nicht verstreut werde und untergehe. Langsam und ratenweise geben wir den Menschen ihr Eigentum zurück. Einem armen Bauern, der es verdient, schieben wir einen Topf mit Goldmünzen unter die Ackerfurche. Einem Gelehrten, den wir lieb haben, legen wir ein paar alte Waffen und Knochen unter den Spaten. Es liegen ungeheure Schätze bei uns, die wir alle nach und nach den Menschen in die Hände spielen werden. Eine große Erregung fasste mich an. Jetzt erst erkannte ich, was für eine Schatzkammer der verbotene Berg des Märchenlandes war. Das menschliche Brudergefühl wurde in mir rege, und ich sprach: König und Herr, wäre es nicht hochherzig, den Menschen diese Altertumsschätze auf einmal zurückzugeben? Wie viel 1000 Rätsel würden uns gelöst, wie viel Unwahrheit zerstört, wie viel neues Licht auf die Welt gebracht werden? Welche Sicherheit und welcher Friede? Milde schaute mich der König an und sagte: Die Menschen sind für die Erkenntnis ihrer Geschichte nicht reif. Nicht einmal der Geschichte ihrer eigenen Zeit wagen sie lange und scharf ins Auge zu sehen. Bald senkt sich ihnen die Wimper, sie hören auf zu sehen und fangen an zu träumen, denn die Menschen sind alle Dichter. Und es ist keine Sicherheit bei euch, was ihr mit dem ernsten Eifer der Weisen und mit der asketischen Hinopferung der Heiligen sucht, findet ihr mit dem Jauchzen des Kindes. und ihr hebt es auf, freut euch des Besitzes und hütet ihn mit großer Treue. Aber ein anderes Volk kommt, das töricht und stark ist, und vernichtet euren tausendjährigen Fleiß in ein paar rohen Siegernächten. Dann ist die Menschheit arm wie zuvor, tappt im Dunkeln und wohnt bei den Tieren. Und wir fangen wieder an, Steinplatten unter die Erde zu schieben, Pergamente, Waffen und Geräte hinzulegen und freuen uns, wenn die Menschen langsam wieder einen Besitz sammeln, freuen uns, dass wir für sie gespart haben. Als ich den König das sagen hörte, beugte ich mich tief und küsste ihm das blütenweiße Kleid. Er aber fuhr mir liebkosend mit der Hand über das Haupt, mir, einem Sohn des unstetesten Geschlechtes der Erde. Längere Zeit hielt die Beklemmung an, die mich überkommen hatte bei dem Gedanken, dass die tiefsten Quellen unserer Erkenntnis jenseits unserer Geschichte liegen. Aber dann raffte ich mich auf, um nicht an allzu viel Dingen mit träumenden Augen vorbeizugehen. Da sah ich noch viele Schätze und Raritäten, ernste Dinge und solche, über die ich lächeln musste. Das Modell des Perpetuum mobile, das schon vor Jahrhunderten erfunden worden ist, eine Goldmacherwerkstatt, einen lenkbaren Luftballon, etliche tausend unfehlbare Volksbeglückungsrezepte, eine Runzelwalze für alternde Damen, eine tadellos funktionierende Sparmaschine für Künstler, eine gesetzlich geeichte Talentwaage und sonstige große Dinge, nach denen die Sehnsucht der Menschen geht und die im Märchenland alle fix und fertig daliegen. Wie gern wollte ich euch die großen Rätsel lösen, ihr lieben Brüder und Schwestern. Aber ach, ich bin ein armer Tor, der vor physikalisch-kosmetischen Geheimnissen bewundernd, aber ratlos steht und nicht begreift, was er sieht. Wenn ich sage, dass ich euch diese Dinge nicht erklären kann, so sollt ihr mir das nicht als falsche Bescheidenheit, aber auch nicht als Hinterlist auslegen, sondern mir glauben, dass ich es infolge mangelhafter Vorbildung nicht imstande bin. Dass wir alle fotografiert wurden, wird als selbstverständlich erscheinen. Ich erwähne es nur, weil wir die farbigen Fotografien sofort mitnehmen konnten. Langsam schritten wir weiter. Manchmal standen Sinnsprüche an den Wänden. Einen habe ich mir gemerkt, einen, von dem ich lernen und gewinnen wollte. Der echte Spott kommt aus der leisen Trauer eines gütigen Herzens. Eine rote, runde Halle tat sich vor uns auf. In der Mitte stand auf einem weiß gedeckten Tisch ein kristallener Pokal. Wir traten rund um den Tisch und der König sprach: »Dieser Kelch ist ein heiliges Gut. Ein Mann hat ihn gefertigt, der ein Künstler war, ein Weiser, ein Heiliger. Niemals hat eine unwürdige Hand dieses Glas berührt. Von allen, die daraus tranken, bin ich der Geringste. Zweifache Macht ist dem Pokal eigen. Dreimal kann er vom Tode retten. Einmal kann er erstorbene Freundschaft erneuern. Nur die Männer dürfen daraus trinken, die dem Vaterlande dienten. Nur in schwerer Not darf der Kelch gefüllt werden. Und nur durch eine große Falschheit kann er zugrunde gehen.« Der König schwieg. Seine Augen waren ernst und seine Stirn ganz weiß, als ob ein Leuchten von ihr ausginge. Zärtlich schlang der greise Mann einen Arm um sein blondes Kind. Und er sprach weiter: »Dreimal habe ich aus dem Kelche getrunken. Zweimal haben sie ihn mir gereicht, als ich blutend auf dem Schlachtfelde lag. Einmal mussten sie ihn mir geben, als Goldina, deine Mutter gestorben war. Nun hilft er mir nicht mehr.« Das schöne Königskind fing bitterlich an zu weinen. »Weine nicht, du Liebe. Noch bin ich stark, noch hoffe ich lange, bei dir bleiben zu können. Und ich bin nicht unzufrieden. Nie brauchte ich aus diesem Kelch zu trinken, weil mir eine Freundschaft gestorben war. Keiner von denen, die ich geliebt habe, ist mir verloren gegangen. Mit dem ganzen Besitz meines Vertrauens durfte ich alt werden. Das ist eine so hohe Gnade, wie sie selten einem Leben zuteil wird.« Langsam gingen wir aus der runden Halle. Wir traten alle leise auf, als wir aus dem Heiligtum schritten. Aber der Kelch auf dem weißen Tische klang, als sage er uns etwas zum Abschied. Zuletzt sah ich auch die Krone. In einem goldenen, wunderbaren Dom auf einem Altar lag sie, auf dem Hunderte von Kerzen brannten. Der König schritt die Stufen des Altars hinauf. Er stand einen Augenblick still mit gefalteten Händen. Dann nahm er die Krone, küsste sie und setzte sie auf sein Haupt. Als er sich zu uns umwandte, kannte ich ihn nicht wieder. Das war nicht der freundliche, milde Greis, der mit uns gegangen war in traulicher Gefährtschaft, der plauderte und der scherzen konnte. Nicht der gütige Vater. Es war der König. Er erschien völlig gewandelt, viel größer und von edelster Schönheit. Was alt und schwach an ihm war, gewichen war es einer Stärke, einer Überkraft, vor der wir alle erbebten. Ein Glaube war in uns, dieser eine Mann könne ein Volk zu Boden schmettern. Es war kein Makel an ihm, und alle seine Tugenden waren dreifach verklärt. Seine Augen waren von leuchtender Kraft und blickten scharf, als ob sie bis ins Innere schauen könnten. Heilig und unberührbar schien er, fern von uns allen. Mit diesem König hatten wir keine andere Gemeinschaft als seine Gnade. Der Zauber der Krone wirkte auf uns. Der König winkte den beiden Prinzen, und sie knieten nieder vor ihm am Fuß des Altars. Uns aber gebot er, hinauszugehen. Auch seiner Tochter. Einsam wollte er mit den beiden Prinzen sprechen von der Krone. Als ich die drei wiedersah, waren die Prinzen blass. Der König aber lächelte und legte mir einmal die Hand vertraulich auf die Schulter. Scheu blickte ich nach seinem Haupte. Eine weiche, grüne Mütze lag auf seinen weißen Haaren. Der Zauber der Krone war gewichen. Ich konnte wieder mit ihm sprechen. Ende von Abschnitt 8.